Das Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Daegu-san 2017 wurde am 23. November in der Zweigstelle der Primorsk-Region der Allrussischen Gesellschaft der Veteranen Russlands, die Kämpferische Freundschaft, gebildet. Das Komitee beschloss, aus bedeutenden Anlässen verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des edlen revolutionären Lebens der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihre unvergänglichen Verdienste zu organisieren. Als erste Arbeit dafür, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il das Gedenkkomitee zu gründen und Gedenktreffen, Filmvorführung und andere abzuhalten. Am 20. November wurde in Helsinki das finnische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Daegu-san 2017 gebildet.